Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Und da kommen sie auf die Zielgerade. Hengst Malte führt vor Hengst Sören. Und Stute Betty liegt auf Platz 3. Und Betty zieht vorbei. Jawohl, Betty wird Galopper des Jahres. Hallöchen. Hallo, herzlich willkommen zu Die Elite, der Pferdepodcast. Mit mir am Hengst, der Aushilfsjedi. Ja, willkommen. Wir sprechen über den Galopper des Jahres. Der Galopper des Jahres. Wer ist denn der Galopper des Jahres? Na, Betty, haben wir doch gerade festgestellt. Betty oder ist muss man dann, Galopperin des Jahres. Du musst wollte ich sagen, oder müsste man bisschen dann sagen Galopperin sein. Des Jahres, genau. Also aber es heißt ja immer der Galopper des Jahres. Es hieß nie die Galopperin des Jahres. Ja, aber vielleicht ist es die Galoppstute. Also, okay. Wir müssen das schon differenzieren. Und die Galopperin des Jahres leidet unter sinkender Bindung und sinkendem Vertrauen. Ja, das ist beim Pferderennen ja ganz normal, weil der Jockey ja immer so, der steht ja quasi in seinen Steigbügeln, oder? Und der ist jederzeit bereit abzusteigen und auf ein anderes Pferd aufzusteigen, richtig? Also wenn ich Pferderennen veranstalten würde, dann wäre das Teil des Spaßes, dass die sich gegenseitig von den Pferden hauen dürfen und dann das schnellere Pferd übernehmen können. So ein bisschen American Gladiators Pferderennen. Okay, und wenn du letzter bist beim Pferderennen so als Pferd und merkst, komme ich eh nicht mehr ran, dann gehst du irgendwo auf eine schöne grüne Wiese und frisst noch ein bisschen Gras, weil innere Kündigung oder was? Wenn das Pferd klug wäre, sollte es sich halt ein bisschen beeilen, weil aus dem letzten Pferd wird Sauerbraten. Ach so. Also so motiviere ich meine Mitarbeiter zumindest. Okay, also beim Pferderennen gibt es quasi keine innere Kündigung. Ja, schon, aber die bezahlt man halt mit einem hohen Preis. Okay. Ist Angst ein guter Ratgeber? Nee, aber effektiv. Okay, ich glaube, wir sollten weg von dieser Pferderennmetapher. Du hast damit angefangen. Und dann doch erklären, dass es nicht der Galloper des Jahres, sondern der Gallop Engagement Report ist, über den wir heute sprechen. Sonst verrennen wir uns hier in Pferdemetaphern und verrennen ist in dem Fall schon wieder schön auf das Thema bezogen. Das ist richtig. Genau, Gallop ist ein Unternehmen und die haben irgendwas studiert und du hast da das PDF zu aufgetrieben und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Na, müssen tun wir nicht, wir können. Also wir haben ja das Thema Bewerbungen und sich hin und her bewerben und Arbeitsplatzauswahl und Fachkräftemangel und Co. hatten wir ja alles schon mal so ein bisschen. Und ja, wenn du schon immer sagst, Kapitalismus anzünden, können wir uns doch mal so auf der Mikroebene anschauen, wie geht's eigentlich diesem Arbeitnehmer tatsächlich? Vielleicht könnte man den ja motivieren, was ist so, ja. Weiß nicht, da gibt's so einen Mainzer, der hat gesagt, war der Mainzer? Ja, war Mainzer. Der gesagt hat hier, Religion ist Opium für Völker. Der ist Bad Trierer, glaube ich. Stimmt, also aus Trier ist er ja nicht aus Mainz, ne? Ja. Aber ich finde es witzig, dass zwei Podcaster etwas auf der Mikroebene besprechen. Ja, willkommen im Soziologie-Podcast. Na, ich dachte, wir schauen uns mal so, also natürlich wird es am Ende aggregiert und dann so ein bisschen angeschaut, aber wir können ja so ein bisschen das schauen, was da ist und dann so ein bisschen auf der Mikroebene die Gedanken machen, wie denn da Hans und Franz und Gabi und Sibylle irgendwie sich wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Denn die wurden gefragt vom Gallup Engagement Report. Okay. Oder vom Gallup Institut und die haben rausgefunden, dass einiges im Argen ist. Es ist was faul im Staate Dänemark. Also wir müssen jetzt dazu sagen, es ging immer um so Aussagen. Und diese Aussagen kann man auf einer Skala von 1 bis 5 sehen, während 3 natürlich immer diese Stimme weder zu, noch stimme ich überhaupt nicht zu. Also irgendwie so Gleichgültigkeit. Und während 1 ist immer Stimme überhaupt nicht zu und 5 ist Stimme vollständig zu. Ja, 3 ist also die und feige Antwort. 3 ist also der Mittelweg, wo du sagst, na ja, vielleicht, aber auch nicht. Und es gibt Geld für diese Umfrage wahrscheinlich, deswegen gebe aber keine vernünftige Antwort. So. Ja, ich nehme ja Studien grundsätzlich nicht ernst, die so eine neutrale Antwort zulassen, gerade wenn ich damit irgendwelche Veränderungen anstoßen möchte, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Jetzt muss man dazu sagen, Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie diese Radikalitäten normalerweise bei so 1 bis 5, sondern du hast meistens so eine 2 und eine 4 als die häufigsten Antworten, weil die meisten Leute natürlich nicht vollständig Dingen zustimmen, aber auch überhaupt nicht zustimmen, sondern meistens sind sie so, naja, eigentlich schon, oder? So eigentlich ist quasi diese 2 und die 4. So eigentlich nicht und eigentlich schon. Naja, und ja, es sind normalerweise halt die Tendenzantworten, ja? Ne? Genau. Und normalerweise müsste man da natürlich immer noch mal gewichten. Tun sie an manchen Stellen auch. Also, die allererste Aussage, um die es überhaupt ging, war, ich beabsichtige, heute in einem Jahr noch bei meiner derzeitigen Firma zu sein. Mhm. Und es war im Jahr 2018. Eine überwältigende Mehrheit von 78%, die dem zugestimmt hat, und zwar vollständig. Also ja. 78%, die bei irgendeinem Unternehmen waren, sagten, ja, 2019 bin ich auch noch hier. Also, ich hab's vor. Ob die mich behalten wollen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bleib da. Entsprechend kann man davon ausgehen, dass es 22% waren, die überhaupt entweder so mal hier mit dem Gedanken gespielt haben zu wechseln, denen eigentlich alles egal ist im Kapitalismus, oder die gesagt haben, nee, also nächstes Jahr bin ich definitiv weg hier. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja auch Leute, die dann quasi da, ich weiß nicht, es sind da solche Biases rausgerechnet worden wie Rente und sowas, das müsste man sich in der Methodik nochmal tiefer gehen anschauen. Aber ja, Naja, auch Rente ist ja eine Option. Noch im Unternehmen sein. Ja, also mal ganz ernsthaft, niemand zwingt dich dazu, in Rente zu gehen. Als ich zuletzt nachgeguckt habe. Also wenn du Beamter bist, dann bist du gezwungen. Aber du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Und wenn die Personalabteilung nicht möchte. Stell dir mal vor, du bist, keine Ahnung, in irgendeinem Hightech-Unternehmen und bist da der Letzte, der noch den Online-Shop programmieren kann. Ich würde mir eine goldene Nase meine letzten Lebensjahre damit verdienen, im Zweifelsfall auch noch bis 70. Und mir dann irgendwie regelmäßig das Blut von Jungfrauen leisten, um das zu trinken. Ja. Und dann haben wir natürlich noch die schöne Aussage, mein Unternehmen hat große Schwierigkeiten, den Bedarf an Fachkräften zu decken. Da gab es im Jahr 2013 18%, die dem voll zugestimmt haben. Ja. Also, und nochmal 21, die, ja, doch, kann schon sein. Also, du hast ungefähr 39%, die bei denen gesagt wurde, ja, also, es könnte schon sein, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten haben mit Fachkräften. Ja. Also, 18 plus 21 sind 39. Ja. Ja. Wir haben jetzt im Jahr 2023 im Ergebnis 38%, die vollständig zugestimmt haben. Also ungefähr so viele sagen jetzt, ja, absolut. Wie letztes Jahr mal 2013 gesagt haben, ja, könnte schon sein, so eigentlich, ja, möglicherweise. Ja. Die eigentlich möglicherweise sind nochmal 25%, die also quasi ungefähr so viele sind wie das letzte Mal, aber die 18 haben sich quasi um 20 auf 38 hochskaliert. Du siehst, es gibt über 50% der Leute, die sagen, ja, mein Unternehmen hat Schwierigkeiten, Fachkräfte ranzubekommen. Ja. Also, jetzt stellt sich natürlich die Frage bei mir, geht's um neue Fachkräfte oder haben die Leute in der Zwischenzeit erkannt, dass die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, einfach keine Fachkräfte sind und denken sich, scheiße, hier hat's gar keine Fachkräfte. Mist, mein Unternehmen kriegt's gar nicht hin, Fachkräfte. Also das, was die da eingestellt haben, das taugt ja überhaupt nichts. Ich habe eine dritte Theorie, weil wir sprechen hier ja um eine Zunahme von etwa 20%. Mhm. Und das sind halt die Menschen sind halt klug und erkennen halt, dass 20% Wahlergebnisse für die AfD halt ein 20%iges Problem ist, qualifizierte Fachkräfte anzuwerben. Na, die Leute müssen ja mehr Kinder machen. Was ja, übrigens auch noch so ein Thema ist. Das machen sie ja nicht. Ja, ich stelle mir gerade eigentlich die folgende Frage. Und zwar, wenn alle Frauen logischerweise an den Herd gehören bei AfD. Ja. Ja. Dann fallen ja die Fachkräfte auch weg. Also wenn die quasi Kinder machen sollen, dann fallen die auch weg. Das heißt, Moment. Du müsstest quasi die Lücke durch Frauen, die da entsteht, auch nochmal decken. Das heißt auf Deutsch, du hättest quasi doppelt und dreifach Schwierigkeiten. Weil wenn du die Ausländer rauswirfst und die Frauen an den Herd schickst, dann hast du quasi zwei Schwierigkeiten, um den Fachkräftemangel zu decken. Und so viel pimpern kannst du dann wirklich nicht. Also das ist dann schon richtig schwierig. Und dann kommst noch du und dein Freundeskreis da um die Ecke, die sich dann gar nicht fortpflanzen, weißt du? Ja, aber und diese wenn ich ganzen, die AfD richtig die Lesben, verstanden dann habe, dann schwierig. Sind Frauen sowieso nur Fachkräfte für Reproduktionstechnik, also die zählen sowieso nicht. Ja, ja, eben, das ist ja das Problem. Also du hast quasi die ganzen Fachkräfte, die weiblich sind, die dann aus dem System fallen, dann hast du noch die Ausländer, nein. Die wegkommen. Also sollte die AfD je regieren, wird das erste Problem, was sie haben, ein Fachkräftemangel. Ja, nee, offenbar nicht, weil sie... Und zwar nicht in den eigenen Reihen. Sie führen ja die Reproduktionsfachkräfte der Reproduktionstätigkeit zu. Frauen sind ja keine Fachkräfte für Logistik oder Wirtschaft und Juristerei und sowas, sondern für Reproduktion. Also machen wir uns nichts vor. So sieht die AfD das. Und was übrigens sehr schön ist, ist die Logik, letztens gab es ja dieses, wieder mal diesen Report darüber, dass die Kitas ja immer noch unterversorgt sind. Also es gibt viel zu wenig Kita-Plätze. Ja. Jetzt stelle man sich mal vor, wir würden das Ziel, wir müssen die Rente durch neue Kinder decken. Ja. Wir würden da tatsächlich durch die Gegend pimpern, ja? Ja. Wie die Irren und uns fortpflanzen. Ja. Würden wir das tun, hätten wir noch eine doppelt- und dreifache Verschärfung der Kita-Problematik. Irgendwie beißt sich da einiges. Ja, aber ich habe ich habe es nicht so genau gelesen, weil es mich nicht interessiert hat, aber ich habe so grob gelesen, dass irgend so ein Vorsitzender von so einem Grundschullehrerverband sagte, also wir haben schon ein Personalproblem, aber es kommen ja eh weniger Kinder nach. In 15 Jahren, liebe Grundschullehrerinnen, habt ihr gar kein Problem mehr mit Arbeitsüberlastung. Aber trotz allem, mal ganz ernsthaft, irgendwo müssen diese Fachkräfte, die dann Kinder betreuen, ja auch herkommen. Das können die Frauen dann ja mitmachen, nachdem sie sich reproduziert haben. Weißt du, dann sind ja eh schon zwei Kinder da, dann kann man dann auch fünf andere Kinder hinmachen. Okay. Ich meine, wenn die alle zu Hause erzogen werden, braucht man ja sowieso keine Kitas. Das ist sowieso so eine sozialistische, revolutionäre Idee, die kommt bestimmt aus Frankreich oder sowas. Ich glaube aus Trier. Ist es nicht Frankreich? Es ist fast Frankreich. Zeitweise Frankreich. Temporär Frankreich. Immer mal wieder. Das ist wie Saarland. Es ist temporär Frankreich. Intervall Frankreich. Schrödingers Frankreich. Intervall Frankreich, genauso wie Lothringen und Elsass und sowas. Auch sehr schön, ja. Ja, sie kommen übrigens auf ein ganz interessantes Ergebnis mit all diesen ganzen Geschichten. Und zwar, sie kommen auf das Ergebnis, dass von 100 Beschäftigten in einem durchschnittlichen Unternehmen nur 14 Personen, also 14%, 14 Personen, haben eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Ja. 19% haben gar keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. Ja. Und 67 logischerweise eine geringe. Was ich sehr irritierend finde, weil ich sehr viele Menschen kenne, die ihr Unternehmen aus tiefstem Herzen hassen, und das würde ich als hohe emotionale Bindung bezeichnen. Stockholm-Syndrom nennt man das auch. Nein, also Hass ist doch schon emotional, und Bindung geschieht auf Basis von Gehaltschecks. Also ich würde das hohe emotionale Bindung nennen. Okay. Ja, 14%. Das ist, keine Ahnung, müsste man mal so ein bindungstheoretisches Modell dranlegen. Das ist wahrscheinlich unsicher vermeidend oder sowas, aber trotzdem Bindung. Ja, 67, wie gesagt, eine geringe emotionale Bindung. Ja. Wenn ich mir überlege, 19 eine keine emotionale Bindung, das ist eine Gleichgültigkeit. Eine geringe emotionale Bindung ist so ein leicht schwelender Hass oder sowas. Ja, aber ganz ernsthaft, wie war das so in deinem Leben mit Beziehungen, die du mit deinem Arbeitsplatz geführt hast? Ich werde kein schlechtes Wort über schlechte Arbeitgeber verlieren und auch kein gutes über gute. Ich will gar nicht, dass du da wertest, sondern würdest du das als emotionales Verhältnis bezeichnen, das du mit deinen Arbeitgebern hattest? Würdest du sagen, du hast sie geliebt, du wolltest mit ihnen schlafen und bis dass der Tod euch scheidet, zusammen sein? Ich überlege gerade, wie man diesen Begriff nennt, wenn man für Geld Dinge tut, die irgendwie... Prostitution. Nein, ich meine, das ist anders. Da, wo man über Leichen geht. Söldner! Söldner! Ja, ich würde das Arbeitsklima in manchen Bereichen eher als, als Söldnertum bezeichnen. Ich glaube, manche Arbeitgeber sehen das auch tatsächlich, dass sie jemanden anheuern, der für sie die Drecksarbeit macht. Was ist so Auftragskiller, Söldner, sowas halt, ja. Social Media Manager. Ja, gut, also ich meine, also das eine und das andere. Man darf nicht vergessen, eine Hochzeit des Söldnertums war ja der 30-jährige Krieg, wo irgendwelche Söldnertruppen durchs Land gezogen sind und die haben eigentlich immer einen ganzen Tross an Prostituierten hinter sich hergeschleppt. Also der Unterschied ist... Damit wäre dann die weibliche Fachkräftelogik wieder geklärt, die du da vorhin hattest. Es ist schön, wie wertschätzend du gegenüber Frauen unterwegs bist. Ich finde das sehr... Also das ist ja gemeinhin bekannt, dass ich Frauen sehr stark wertschätze. Ja. Ich meine, also mal ganz ernsthaft. In einem Tross würdest du sie verächtlichen. Schau mal, da könnte die beste Prostituierte aus dem ganzen Tross ankommen, du würdest sie verachten. Also ihre Dienste. Nein, ihre Dienste siehst du, schon. Siehst du mal, wie verachtend das ist. Ja, aber doch nicht ihre Arbeit. Also ich möchte an dieser Stelle offiziell kundtun, dass ich mich durchaus auf Oralverkehr verstehe und das ganz gut kann. Aber ich könnte nicht 20 am Tag. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, aber siehst du, du würdest quasi diese Fachkraft nicht schätzen, ihre Facharbeit nicht schätzen müssen. Das ist schon mal, da musst du mal hinkommen. Also wirklich, das ist so. Und du bist ja auch so quasi so ein bisschen so eine leichte Söldnernatur. Bin ich das? Naja, also von A nach B gewechselt bist du jetzt auch nicht so aus großer Überzeugung und Liebe in alle Bereiche dementsprechend. Das stimmt, aber also meinen letzten Jobwechsel habe ich aufgrund einer hohen emotionalen Bindung vollzogen. Du meinst, du bist weg, weil du einfach die Schnauze voll hattest? Nach 20 am Tag. Ich sag dazu nichts, aber so viel kann ich sagen. Also es hatte eine hohe emotionale Bindung meinerseits bestanden. Eine hohe emotionale Abbindung. Möglicherweise. Gut, also wir merken, die Menschen sind in den letzten Jahren durchaus nicht mehr so ganz beabsichtigend bei ihrer Firma zu bleiben, weil du hast nur noch 53, die 2023 gesagt haben, jopp, ich bin auch nächstes Jahr noch hier, habe ich echt Bock drauf. Also du siehst, da ist schon ein Rückgang. Ja. Dann hast du noch dieses Ding mit den Fachkräften und dann hast du noch eine emotionale Bindungsschwierigkeit, dass die Leute nicht mehr sagen, boah, ich will da aber unbedingt, also ich fühle mich hier so richtig, also könnte es sein, dass der Fachkräftemangel möglicherweise auch daran liegt, dass die Fachkräfte ständig von A nach B wechseln? Das könnte sein. Also Möchtest du es elaborieren oder möchtest du eine alternative Theorie angeboten haben? Na, biete mal eine alternative Theorie an. Also, eine alternative Theorie wäre ja, wenn man sich mal den Jahresverlauf anschaut, also wie sich die emotionale Bindung über die Jahre hinweg entwickelt hat, sieht man ja einen krassen Bruch 2012 im Prinzip, dass das da abgenommen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier gar nicht über emotionale Bindung an der Stelle sprechen, sondern Vertrauen in die Krisenfähigkeit des Unternehmens. Und vielleicht hat das was mit dem Fachkräftemangel zu tun auf höherer Ebene, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich nicht mehr so viel Vertrauen in ihre Chefetagen haben. Naja gut, wenn du die Langzeitbeobachtung nimmst, dann bist du ungefähr auf dem gleichen Niveau, witzigerweise. Also die diesjährigen, was sind es, 14%, die sind ja im Durchschnitt gar nicht so schlecht, weil du hattest 2001 hattest du 16, du hattest aber auch 2011 schon mal 14, du hattest zwischenzeitlich sogar mehr, also 17, du hattest aber auch 2007 12%. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie da eine großartige Schwankung gibt. Ich finde diese 14%. Doch. Also stell dir mal die Frage, warum sie 2001 drin haben, aber 2000 nicht. Wahrscheinlich, weil sie den Bericht dann nicht erhoben haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es von 2000 nach 2001 einen krassen Bruch gab. Es hat sich wieder aufgebaut bis 2012. Dann gab es wieder einen Knick. Ja. Ja, was man dazu sagen muss, 2012 übrigens hatten viele Leute gar keine Bindung, nämlich 24%, also ein Viertel hatte gar keine Bindung. Aber da muss man dazu sagen, die gingen wahrscheinlich auch davon aus, dass die Welt eh am Ende des Jahres untergeht. Also warum noch eine Bindung zum Unternehmen haben, wenn es doch eh nichts am Ende drauf geht? Ja. Hurra, diese Welt geht unter. Ja. Was man natürlich dazu sagen muss, und das ist das Schöne, wenn du keine Bindung zu deinem Unternehmen hast. Ja. Oder nur eine geringe Bindung zu deinem Unternehmen. Dann hast du irgendwie auch keine große Bindung zu den Produkten. Ja. Also würdest du die Dienstleistungen und Produkte deines vorherigen Arbeitgebers dringend empfehlen? Der entsprechenden Zielgruppe ja nach wie vor. Also die meisten davon. Manche. Also du würdest nicht sagen, die Konkurrenz ist geiler oder geht zur Konkurrenz oder sowas, sondern würdest sagen, nee, also das, was wir da hatten, Babykotzwärmer, das ist schon High-End, kauf den Babykotzwärmer von Babykotzwärmer Horst. Der Babykotzwärmer ist schon High-End, kauf doch den Babykotzwärmer von Avent. Oh, ich sollte vielleicht mal eine Bewerbung bei Philips einreichen. Ich habe Branchenerfahrung. Nee, ich bin da. Wieso jetzt eigentlich Babykost? Ich dachte Babykotzwärmer. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ich bin ja jetzt auch schon seit einem halben Jahr aus der Branche raus. Und dadurch, dass ich mich jetzt in meinem privaten Leben nicht so sehr mit Babys beschäftige, nimmt das halt ab. Nee, also ich sehe das tatsächlich ganz nüchtern. Es gibt da Produkte, wo sie konkurrenzlos sind. Es gibt Produkte, wo ganz klar die Konkurrenz besser ist. Es gibt Produkte, wo die Konkurrenz nur furchtbarer China-Scheiß ist. Und ja, also wenn mich heute irgendwie verzweifelte junge Eltern anrufen würden, denen würde ich als erstes den Tipp geben, das Kind auszusetzen. Und wenn das keine Lösung ist, dann würde ich unter Umständen vielleicht sogar ein paar Produkte von meinem alten Arbeitgeber empfehlen. Fakt ist auf jeden Fall, weil du jetzt meintest von wegen 2012, also weil du wolltest ja vermutlich auf die Finanzkrise, die sich dann da so richtig bahnbrach, final raus, ja. Oder? Ja, 2012 war das große Jahr der Euro-Krise. Ja, 2008, 2009 ging es ja schon so mit Lehman los und Co. Ja, aber das war ja die Finanzkrise, nicht die Euro-Krise. Das sind zwei unterschiedliche Krisen. Das ist sehr wichtig an dieser Stelle auseinanderzuhalten. Wir haben viele Krisen, aber es ist jeweils eine eigene. Naja, die eine wurde aus der anderen, aber ja. Ja gut, aber so gesehen, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg sind ja auch zwei unterschiedliche Kriege, obwohl der eine aus dem anderen resultiert hat. Man muss aber dazu sagen, und zwar, das Schöne ist, ich habe Vertrauen in die finanzielle Zukunft meines Unternehmens, wurde ja auch abgefragt. Und dieses Vertrauen ist tatsächlich von 2006 auf 2014 gestiegen. Wahrscheinlich ging man davon aus, ja, der Staat würde uns schon retten. Ja. Das würde auch erklären, warum 2020 mit 55% Stimme vollständig zu der höchste Wert erreicht wurde. Ich habe Vertrauen in die finanzielle Zukunft meines Unternehmens. 55% sagten, jo. Wahrscheinlich sagten 55%, jo. Und im Notfall zahlt es der Staat. Ja, müsst ihr jetzt mal überlegen, was war denn die letzte große Firmenpleite? Also mal abgesehen von hier dem Zahlungsdienstleister bei seiner großen Signa? Signa? Signa ja, und alles, was dranhängt. Ja, aber Signa ist ja jetzt kein großes Unternehmen. Ja, aber alles, was an Signa dranhängt, da hängt ja diese ganze Karstadt, Kaufhof, Galeria, Gedönsinghausen Nummer dran. Ja, aber Karstadt ist jetzt auch kein, Karstadt, Kaufhof ist ja jetzt auch kein großes Unternehmen mehr. Also Entschuldigung, bitte. Das 19. Jahrhundert hat angerufen, es hätte gern sein Geschäftsmodell zurück. Naja, aber das ist jetzt nicht so, als wären diese großen Häuser, die da jetzt dann platt gemacht wurden, jetzt keine großen Häuser gewesen und nicht mit voller Belegschaft gewesen. Also es ist schon Arcandor war auch. Ja, das ist. Wie lange ist das jetzt Arcandor, her? Boah, wie lange ist Arcandor her? Müssen wir mal schauen. Arcandor. Außerdem muss man bei Kaufhof, bei den Warenhäusern ja sagen, dass die einfach dauernd insolvent gehen, aber das gehört ja irgendwie zum Spiel dazu. Es ist ja jetzt nicht wirklich, dass die vom Spiel. Arcandor war 2009 übrigens. 2009, ja. Das ist jetzt 15 Jahre her, ja. Ja, Praktika ist pleite. Real ist pleite. Auch, das ist alles nicht groß. Was ist bei dir richtig groß? Die Philipp-Holzmann-Pleite war, glaube ich, die letzte wirklich große, oder? Ja, wie gesagt, Wirecard? Ja, das war ja, genau das meinte ich, so hießen sie. Das war ja eine groß angelegte Betrugsmasche. Also Wirecard ist ja kein Unternehmen. Wirecard war ja ein Versuch der persönlichen Bereicherung. Ja, die echte größte Pleite der letzten Jahre war wahrscheinlich das Fußball-WM aus in der Vorrunde. Ja, wahrscheinlich. Also von Deutschland, von den Frauen und von den Männern. Ja, selbst wenn man sich die Insolvenzzahlen der letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahre anschaut, das ist ja einfach relativ friedlich gewesen in Deutschland. Klar, dass das Vertrauen. Piranha Bytes. Piranha was? Das Entwicklerstudio Piranha Bytes. Ach du Scheiße, wie viele Leute haben da gearbeitet? 3? Plus der Hausmeister, glaube ich. Der war wahrscheinlich auch Freelancer. Ja, aber trotz allem, also es gibt, ja gut, es gibt jetzt nicht mehr so diese Riesenfirmenpleiten, aber die finanzielle Zukunft des Unternehmens, wenn du bedenkst, gut, man muss ja auf der anderen Seite sagen, ganz viel ist ja auch tatsächlich gar nicht mehr im Unternehmen, sondern ganz viel ist ja lean gemacht worden, sodass du quasi Leute outgesourced hast und Subunternehmen, und das Subunternehmen für eine finanzielle Zukunft ist dann wahrscheinlich eher so, als wenn du diese Dickschiffe hast. Mhm. Ja, aber also letzten Endes mehrere kleine Einheiten machen ein System ja grundsätzlich erstmal in den allermeisten Fällen resilienter, solange sie gut zusammenarbeiten. Aber was wir auf jeden Fall haben, und da muss man halt noch sagen, die Frage ist ja auch noch, wie viele Leute empfehlen ihren Arbeitsplatz ihren Arbeitgeber als Arbeitsplatz quasi. Wie viele Leute sagen, hey, ich fühle mich hier wohl und du, magst du nicht auch zu uns kommen? Mittlerweile mehr Leute, weil Unternehmen begriffen haben, dass das eine tolle Möglichkeit ist, neue Mitarbeiter zu sourcen und deshalb Prämien ausloben, wenn man Leute wirbt. Ja, aber das funktioniert nur, wenn die Leute tatsächlich eine eigene emotionale Bindung zu dem Unternehmen haben. Ja, oder denjenigen nicht leiden können, den sie da empfehlen. Also nur 40% der Mitarbeiter mit einer geringen Bindung würden auch sagen, hey, ich stimme vollständig zu, dass ich die Produkte meines Arbeitgebers empfehle. Und nur 28% mit mittelmäßiger oder geringer Bindung sagen, hey, klar, hervorragender Arbeitsplatz. Ja gut, das ist jetzt. Wobei man dazu eingrenzen muss, auch nur 63% der Leute mit hoher Bindung sagen, ja klar, hervorragender Arbeitsplatz. Das heißt auf Deutsch, selbst da hast du 27%, die sagen, ach, naja, muss jetzt nicht sein. Ja, also ich habe manchmal so das Gefühl, mein Chef weiß seine Arbeit vor allen Dingen zu schätzen, weil er in der Zeit seine Frau nicht sieht. Stell dir mal vor, der wird jetzt die Frau empfehlen, dass die da plötzlich arbeitet und die müssten gemeinsam Mittagspause machen. Das wäre ja, dann verliert der Arbeitsplatz ja an Attraktivität. Ja. Aber was das Interessante ist, also wenn wir mal diese 19% mit keiner emotionalen Bindung sehen, das wird hier so interpretiert, als wäre das die innere Kündigung. Ja. Also sie machen eigentlich nur Dienst nach Vorschrift und wie gesagt, diese 67, da, das ist ja eine Grauzone, da kannst du ja auch nochmal davon ausgehen, dass die zwischen keine emotionale Bindung und hohe emotionale Bindung irgendwo dazwischen hin und her schwimmen. Tatsächlich rechnet Gallup aus, dass es ungefähr im Mittelwert 150 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten gibt aufgrund von innerer Kündigung. Ja. Also 150 Milliarden, was man davon alles kaufen könnte. Ja, also ich Was würde man sagen, das ist davon noch. steuertechnisch machen könnte, wenn die Unternehmen den Steuern zahlen, natürlich. Ja, Vorausgesetzt. ich wollte gerade sagen. Also das eine und das andere Problem ist, der tatsächliche Schaden ist ja noch sehr viel höher. Also man muss sich einfach auch mal bewusst machen, dass Volker Wissing ja beispielsweise auch schon längst in der inneren Kündigung ist und dementsprechend das deutsche Bruttoinlandsprodukt auch sehr viel mehr kostet als diese 150 Milliarden. Und wann hast du eigentlich Olaf Scholz das letzte Mal gesehen? Weiß Weitchen her wahrscheinlich, ne? Ich glaube, der hat es schon echt gekündigt. nicht. Ich würde jetzt die These in den Raum stecken, dass er aufgrund der eierförmigen Kopfform quasi, weil er sich ja perfekt als Osterei tarnen kann, Weil er es vom Hasen entführt? sich jetzt zu Ostern einfach versteckt. Entweder das oder er es vom Hasen entführt. Aber das wäre jetzt Lukism. Seit wann interessiert uns das? Ich wollte es nur mal, ja. Tatsächlich muss man auch noch was weiteres dazu sagen. Ja. Also, wir haben ja schon gemerkt, je höher die Bindung, umso eher empfehlen die Leute die Produkte und den Arbeitsplatz. Im Gegenzug leisten sie auch mehr Performance, logischerweise. Denn Denn Unternehmen mit höherer Bindung haben weniger Qualitätsmängel. ja. Weniger Fehlzeiten, also weniger Krankentage, Ja. weniger Arbeitsunfälle, Ja. bessere Kundenbewertung. Ja gut, ich meine, wenn du jetzt als Mitarbeiter nicht gerade so happy bist an einem Arbeitsplatz, bist du natürlich auch im Kundenkontakt nicht unbedingt der freundlichste vielleicht. Ja, andererseits gehe ich ja immer sehr ungern zu Lush, weil diese Leute, die da arbeiten, einem immer hochmotiviert gleich fünf Sachen ins Gesicht schmieren wollen, obwohl man nur eine Seife zum Verschenken kaufen möchte. Ja, plus du hast eine höhere Produktivität und eine geringere Fluktuation im Unternehmen. Ja, cool. Ja, also dementsprechend, jetzt ist nur die Frage, wie kriegt man emotionale Bindung hin? Gar nicht. Also nicht Abhängigkeit, nicht emotionale Abhängigkeit. Das heißt auf Deutsch nicht, wie schaffe ich es, dass meine Sekretärin mit mir pimpert und deswegen eine emotionale Bindung entsteht oder emotionale Abhängigkeit entsteht, sondern wie kriege ich es hin, dass sich der Mitarbeiter im Unternehmen so bombig wohlfühlt und sich emotional gebunden fühlt. Dass er A, produktiver ist, B, weniger Qualitätsfehler macht, C, auch nicht sagt, boah, ach nö, ich bin jetzt irgendwie krank. Auf der anderen Seite, was mir übrigens aufgefallen ist, weniger Fehltage. Ja. Die Zahl hier ist tatsächlich 81%. 81% weniger Fehlzeiten, wenn die Bindung hoch ist. Ja. Ich meine, so ein scheiß Arbeitgeber kann einen halt auch mal in eine langfristige Krankheit treiben. Das wäre eine Erklärung, okay. Weil tatsächlich für mich war die Frage natürlich, wenn ich krank bin und mein Arbeitgeber eigentlich ein guter Arbeitgeber ist, bin ich tatsächlich derjenige, der sagt, okay, weißt du was, lieber Arbeitgeber, ich bin krank. Du schätzt das, wenn ich gesund bin, und wenn ich emotional quasi mit meinem Arbeitgeber gut klarkomme, dann würde ich ja eigentlich sagen, ich melde mich jetzt heute krank, liebe Kollegen, es tut mir dermaßen leid, aber ich schütze mich lieber und bin demnächst viel schneller fit, als dass ich jetzt sage, nö, also ich verschleppe jetzt diese Erkältung und fall dann irgendwann, keine Ahnung, mit einer Lungenentzündung demnächst komplett erstmal eine Woche aus, eine Weile aus, einen Monat oder sowas. Ja, Ja, genau. Ja, klar. Also mit der Lungenentzündung und mit der Erkältung bleibst du natürlich daheim, aber derjenige, der noch nie dieses Gefühl hatte, morgens so nicht aus dem Bett gekommen zu sein und sich dann krank zu melden, einfach weil man keinen Bock hat und es nicht emotional nicht schafft, in die Scheiße wieder reinzureiten, sowas hast du halt weniger, wenn du motivierter bist. Also, machen wir uns nichts vor. Also Arbeit ist demotivierend erst einmal. Na, außer also sie wird wertgeschätzt. Und zwar auch über das Monetäre möglicherweise hinaus. Wobei man ja immer auch nicht vergessen darf, es kommt ja immer dieses, ja, es muss über das Monetäre hinaus gewertschätzt werden. Dann sagen Arbeitgeber, ja gut, dann klopfe ich vielleicht häufiger auf die Schulter und zahle 100 oder weniger. Es klappt auch nicht. Es wird nämlich alles teurer. Oder man kauft einen Obstkorb. Ja, das ist ja die eigentliche Frage. Ist der Obstkorb Benefit oder Symptom? Ich habe dazu eine sehr starke Meinung, was damit zu tun hat, dass ich Unternehmen mit Obstkorb und ohne Obstkorb kenne. Das möchte ich an dieser Stelle nicht ausführen, sonst könnte man meine Meinung zu gewissen Unternehmen erschließen. Ja, wir können ja mal einen Personaler fragen, wenn wir ihn zu Gesicht bekommen. Bei Gelegenheit. Also vielleicht finden wir ja mal irgendwann einen. Wie kriegt man das hin? Ich glaube, du hast das Kluge schon gesagt. Es geht darum, die Arbeit zu wertzuschätzen. Ich finde auch dieses emotionale Bindung an ein Unternehmen immer schwierig. Ich bin ja nicht an mein Unternehmen emotional gebunden, sondern an meine Arbeit. Naja, gut, du kannst ja, es gibt ja so ein paar verschiedene Faktoren, die da so eine Rolle spielen. Okay. Einer der Faktoren ist dein Chef, den du jetzt schon mehrfach erwähnt hast. Ja, liebe Grüße an der Stelle, falls du mal wieder in den Podcast reinhörst. Ja, also die Führungskraft ist durchaus so ein Faktor, der ganz wichtig mitspielt. Ich glaube, das könnte tatsächlich, was ist so, gute Fachkräfte wären echt top. Also wenn ich so mal so zurückblicke und überlege, Fachkräfte, die mich gefördert haben und meine Stärken geschätzt haben und meine Leistungen gewertschätzt haben und da auch einen regen Austausch hatten, ich glaube, da war ich regelmäßig irgendwie am Ende des Tages auch glücklicher, happier und das Unternehmen mir auch sympathischer als jetzt in diesen Unternehmen, die gesagt haben, ach, guck mal, wir haben hier eine Fachkraft, die können wir jetzt einfach mal, du findest es gar nicht gut, wenn du 11 Stunden am Tag arbeitest. Das ist aber schade, weil wir erwarten jetzt einfach trotz allem, dass du 11 Stunden am Tag arbeitest, weil wir zahlen dir am Ende des Monats Lohn. Und dieser Lohn, den zahlen wir dir dafür, dass du tatsächlich hier 11 Stunden sitzt. Auch wenn es arbeitszeittechnisch eigentlich gar nicht legal ist, aber wir machen das jetzt einfach trotzdem. Wie um 18 Uhr schon gehen. Wenn du um 18 Uhr gehst, dann könnten das ja die Kollegen sehen, dass du um 18 Uhr schon weg bist. Und dann wollen die das auch. Und nein, ich habe nicht bei Wolfgang Grupp gearbeitet. Wie man jetzt vermuten mag. Ich glaube, bei Wolfgang Grupp war immer um 5 Feierabend, weil es da um 6 Abendessen gab. Achso. Ja gut, dann Grüße nach Bolardingen. Da wird natürlich arbeitszeittechnisch immer total fair und gut gearbeitet. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Da ist nur Homeoffice böse. Ansonsten ist der Wolfgang doch ein total töfter Typ. Was man dazu sagen muss, übrigens, was vielleicht auch auch eine Rolle spielt übrigens bei dieser Frage, ob du im nächsten Jahr noch dich in dem Unternehmen siehst, ist natürlich die KI. Weil die kam 2023 ja dann doch relativ rumpelnd über uns her. Und wenn du die Zahlen vergleichst zwischen 2018, da sagten noch 72%, naja, also ich sehe es als sehr wahrscheinlich, dass ich in den nächsten 5 Jahren noch hier bin. Auch wenn Technologie, Automatisierung, Robotik und künstliche Intelligenz kommt, da wird mein Arbeitsplatz nicht gestrichen. In der Zwischenzeit sehen nur noch 55% ihren Arbeitsplatz als relativ sicher. Und ich bin mir sicher, dass unter den 55% teilweise Leute sind, die überhaupt nicht wissen, warum man ihren Arbeitsplatz möglicherweise streichen könnte. Ja, ich mache mir da nach wie vor keine Sorgen. Aber ich halt künstliche Intelligenz auch halt mehr für künstlich als für intelligent. Ich meine, was Gallup natürlich sagt, ist natürlich bewusste Führung, also die Rolle der Führungskräfte ist wichtig. Und ja. Kommunikation ist wichtig. Fand ich sehr witzig. Kommunikation. Was natürlich noch wichtig ist, Team. Das Team ist auch noch wichtig, das kann auch zu einer emotionalen Bindung führen. Ja. Wenn du quasi tatsächlich Teams aufbaust und in diesen Teams auch tatsächlich vernünftige Strukturen schaffst, was übrigens auch an der Führungskraft logischerweise hängt, weil, ja, wäre schon schön, wenn die Führungskraft dafür sorgt, dass in diesem Team kein großes Gefälle reinkommt, sondern eher so eine tatsächliche Teamentwicklung. Ja. Wo auch, wo man offen ist für Veränderungen, weil ein gutes Team kann ja auch eins sein, das gut zusammenarbeitet, aber wenn das sehr starr ist, hast du immer das Problem, wenn du neue Leute integrieren musst oder einer da rausbricht, das ist halt auch nicht gut. Außerdem verschwören die sich am Ende gegen den Chef und bringen ihn um, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Ja, aber muss man überlegen, nur 19%, also insgesamt 19% haben schon eine innere Kündigung. Sind also eigentlich ständig auf dem Sprung. Da stellt sich doch eigentlich die Frage, sind die nicht Fachkraft genug, dass sie im Fachkräftemangel einfach sagen können, oh Leute, ich gehe? Oder sind das die Leute, die eigentlich Fachkraft genug sind, dort, wo sie sind, aber keinen Bock mehr haben, aber eigentlich zu alt dafür, weil sie quasi altersdiskriminiert werden würden am Arbeitsmarkt. Keine Ahnung, Horst, 57, IT-Fachspezialist, aber würde quasi in der jungen, hippen IT-Bude nicht genommen werden, weil zu alt? Vielleicht ist es auch einfach Möglichkeit 3. Das sind Leute, die sich diesem höher, schneller, weiter, ich muss mich entwickeln, Prinzip der FDP verweigern. Und sich denken, ja, ich muss irgendwie muss am Monatsanfang Geld aufs Konto kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, aber ich habe so grundsätzlich eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße hier, aber für die Rente reicht's auch noch nicht. Okay. Ja, die Frage ist nur, sind es möglicherweise einfach keine Fachkräfte? Das können durchaus Fachkräfte sein. Ja, oder wie gesagt, sie taugen eigentlich nichts, sind innerlich gekündigt, taugen aber auch nichts und gehen deswegen nicht an den Arbeitsmarkt, weil sie genau wissen, würde nicht gut ausgehen. Naja, das ist das Elend, was man kennt, mit dem arrangiert man sich dann, ich sag mal so, ob man beim Daimler keinen Bock hat oder beim Bosch keinen Bock hat, macht halt auch keinen Unterschied, ne? Ja, wobei du da natürlich die Frage stellen musst, ist da möglicherweise beim einen oder beim anderen der sympathischere Chef oder die sympathischere Führungskraft oder sowas? Also. Ja, aber ich glaube, das rettet es dann am Ende auch nicht mehr. Wenn du mal im triefenden Teil der Training drin bist, dann ändert, glaube ich, so eine reine andere Chefigkeit auch nichts mehr. Ich meine, das sind ja sowieso immer die gleichen Flitzpiepen. Okay, jetzt mal an dich die Frage, wie hoch schätzt du die Chance ein, jetzt wenn du jetzt hier diese Umfrageergebnisse siehst, wie hoch schätzt du die Chance ein, daraus eine Revolution zu generieren? Ich meine, du bist ja stetig auf dem Zug, den Kapitalismus anzuzünden. Ich meine, hier hättest du jetzt möglicherweise, also ich meine 19% innere Kündigung, das ist schon das Wählerpotenzial der AfD. Ja. Ja, aber die Leute haben ja keinen Bock auf Veränderung. Das hast du ja gerade hervorragend ausgeführt. Sonst würden sie ja wechseln. Also von daher. Ja, vielleicht wollen sie ja genau das. Vielleicht wollen sie ja im Ausbau des Systems nicht mehr weiter drin bleiben. Das heißt auf Deutsch, sie wollen zwar eine Veränderung, aber eben nicht nicht bei einem anderen Ausbeuter, sondern das Ausbeutersystem überwinden. Also siehst du da keine Chance für dich jetzt irgendwie die Revolution auszurufen? Wladimir Iljitsch Uljanow? Ich wollte gerade sagen, ich halte es da wie Lenin. Der Deutsche würde für die Revolution immer noch eine Bahnsteigkarte kaufen. Also. Wenn er einen Bahnhof besetzen möchte. Aber einen Bahnhof braucht man ja gar nicht mehr besetzen. Züge fahren eh nur noch unregelmäßig. Ja, deshalb hat es der Deutschen Bahn ja auch gar nicht wehgetan, die Arbeitszeit dann noch langfristig auf 35 Stunden für ihre Lokführer reduzieren zu wollen. Das hätte ich denen auch vorher sagen können. Hätte man sich den ganzen Streik sparen können. Nee, ich sehe gar kein revolutionäres Potenzial. Also bitteschön, wo denn? Okay. Siehst du revolutionäres Potenzial in diesen 19%? Das ist. Siehst du da mehr als Lumpenproletariat? Also ich sehe eher das Potenzial in 67% mit geringer emotionaler Bindung. Ja. Dass man die auch noch kappt. Na, meine Befürchtung ist, dass diese 19% keine emotionale Bindung möglicherweise Menschen sind, die quasi gar keine Emotionen haben. Ja. Vielleicht sind das quasi schon Roboter. Ja, also dann, wenn das alles Roboter sind, dann würde ich meine Chancen auf Revolution vielleicht doch wieder hochschrauben. Also vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen, sondern mehr so Maschinenherrschaft. Aber das, was in Matrix passiert war, ist ja auch irgendwie eine Revolution. Ja, siehst du mal. Ja, ich es muss ja nicht unbedingt irgendwie eine Maschine die Revolution ausrufen, so Terminator-Style, eine Maschine befiehlt den Maschinen, die Maschinenherrschaft herzustellen. Sonst kann ja auch ein Mensch sein, der sagt, boah Leute, also dieses mit der Menschheit, das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Liebe Roboter, könnt ihr die Menschen bitte platt machen? Das hat wenig Zukunft. Guckt's euch an, Klimawandel, Pipapo, alles nicht schön. Ja, man kann das auch ganz nüchtern darwinistisch sehen. Es überleben ja immer diejenigen, die am besten angepasst sind. Und so im Computer ist der Klimawandel jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja, gut. Ich meine, Survival of the Fittest. Ja. Das fitteste Ding ist immer noch mein Fitbit. Und das gehört jetzt zu Google. Denk mal drüber nach. Ja, siehst du mal. Also dementsprechend, ich glaube, wir könnten tatsächlich davon ausgehen, dass in diesen 67% viel mehr revolutionäres Potenzial quasi von Menschenrevolutionen ausgeht. Von den 19% vielleicht eher die Maschinenherrschaft. Weil wie gesagt, keine emotionale Bindung. Ja. Ich meine, die haben das hier hochgerechnet auf, was sind es, 38.500.000 Ja, auf die Zahl der Beschäftigte in Deutschland, ja. Genau, Beschäftigte. Wobei ich übrigens erschrocken bin, wenn du bedenkst, dass wir 85 Millionen sind und noch nicht mal 42 Millionen quasi arbeiten, dann wird es schon echt huiuiui. Das finde ich jetzt wenig überraschend, aber es ist okay. Ich meine, die Produktivität ist ja im Laufe der Jahre gestiegen. Also mein Kopf arbeitet die ganze Zeit das Gleiche. Das ist bescheuert. Der ist nicht produktiver geworden, mein Kopf. Eher das Gegenteil sogar. Also mit dem Alter wird er immer weniger produktiv, merke ja, ich ja, deshalb so. Muss man dich ja auch langsam aussortieren und in Rente schicken, damit das wieder weiter steigt, die Pro-Kopf-Produktivität. Wenn man deinen Kopf einfach aus der Gleichung rausnimmt und da einen jüngeren, leistungsfähigeren Kopf draufschraubt, dann ist das halt für alle besser. Ja, aber wir haben doch festgestellt, es werden auch weniger Kinder, also weniger jüngere Köpfe produziert. Das heißt auf Deutsch, die Pro-Kopf-Produktivität müsste ja eigentlich sinken, weil du ja immer mehr alte Köpfe hast und immer weniger junge Köpfe. Dann müssten wir einfach die alten Köpfe dekapitieren. Ja, siehst du mal. Einfach mehr Guillotine wagen? Mehr Guillotine wagen? Ja, es hat in Frankreich wunderbar funktioniert. Ja, also, ne, also, keine Ahnung, mehr Kommunikation ist ja eh so eine Luschi-Antwort. Ich meine, das zählt sowieso nicht, wenn die Entscheidungen scheiße sind, die man trifft, dann hilft auch mehr Kommunikation nicht. Also mehr Kopf abtrennen ist, ja. Ich stelle mir gerade vor, du hast so eine richtige verhasste Truppe, so ein Team, das sich gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gönnt. Ja. Und so den Chef am liebsten wirklich abmurksen würde. Und dann hast du, ja, wir müssen mehr Kommunikation. Was, wir müssen uns noch mehr anschreien? Wir haben uns doch jetzt schon oft genug die Wahrheit gesagt. Muss das denn noch sein? Ja. Also man muss sich einfach mal klar machen, dass Kommunikation ja nicht nur verbal ist. Also vielleicht einfach mal mit dem Zollstock in das Büro vom Kollegen gehen. Das kann auch eine Botschaft sein. Mit dem Zollstock? Ja, wenn wir schon mal Maße nehmen. Entweder am Kollegen oder am Büro. Ah, okay, am Kollegen. Das ist schön. Ja, oder am Büro. Das ist je nach Grad des Vernichtungswillens, das würde ich da überlassen, aber das kann man auch als Teambuilding-Maßnahme verstehen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn du diesen Zollstock-Move machst beim Kollegen, es gibt sehr, sehr viele Bestattungsinstitute, die Kugelschreiber als Merchandise-Artikel hergeben. Einfach im Meeting immer schon mit dem Bestattungsinstitut Kugelschreiber auftauchen und dann mal kurz gucken, Entschuldigung, Georg, ich müsste mal Maß nehmen an dir. Georg, pass auf, ich nehme Maß, kannst du bitte aufschreiben? Ja, ist ein Kugelschreiber. Ja. Das ist schön. Ja. Ja, oder einfach zum Vorgesetzten mal ins Büro reinspazieren und sagen so, ich müsste hier mal Maß nehmen, ob hier mein Schreibtisch reinpasst. Ich habe das schon mal gemacht. Also nicht gesagt, dass ich Maß nehmen möchte, sondern schon gesagt, dass ich schon ein sehr klares Farbschema für das Büro im Kopf habe. Ja. Der Blick war echt Gold wert. Also das kann ich nur empfehlen. Also ich habe noch eine kleine Frage zum Schluss, die du noch herrlich beantworten kannst. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Und du darfst die Frage nach Wunsch und Wirklichkeit beantworten. Wenn Sie Ihr Leben nach Ihren Wünschen gestalten könnten, welches der folgenden Arbeitszeitmodelle würden Sie für Ihre Arbeitswoche Montag bis Freitag bevorzugen? Egal, ob Sie von zu Hause oder vor Ort in Ihrem Büro arbeiten. Also ja. Wie sieht dein Wunsch und deine Wirklichkeit aus? Ich sage Tschüss und freut euch jetzt noch auf 10 Minuten Zeilenende, Wunsch und Wirklichkeit, Faktizität und Geltung. Adieu. Das Schöne ist, also ich könnte da jetzt lang und weitschweifend drauf antworten. Ich möchte einfach allerdings kurz und knapp schließen, wie ich mir das mit der idealen Arbeitszeit vorstelle und möchte es verbinden mit der liebgewonnenen Tradition, ein schönes Wort in die Folge einzuführen. Und meine Antwort ist Rente. Tschüss.